Du wirst geboren, du frisst Scheiße, du ziehst hinaus in die Welt, frisst noch mehr Scheiße, kletterst immer höher, du frisst weniger Scheiße, bis du eines Tages die oberste Stufe erreichst und vergessen hast, wie Scheiße überhaupt aussieht. Ich bin kein harter Typ und auch kein Nasenbrecher. Ich bin kein Grasticker, nein, und auch kein Straßenrapper. Du kommst mit scharfem Messer, ich mit ner Kreissäge. Ich nehm das Kilo und verkauf es an der Fleischtheke. Ich komme rein und tick an kleine Kinder Eiscreme. Komme rein, baller rein, nehme mir die Gern und sage bitte halt die Fresse. Weichkäse und deine Mama sagt, ich könnte gar kein Double Time. Grab mir das Butterfly und ziehe wie bei Lucky Strike. Jeden Tag kippe ist die Geldbörse leer, denn ich nehme mir den Zug, als ob ich selbst Mörder wär. Kein Schwellkörper mehr, denn wenn du an deiner Bone fällst, merkst du, dass sich alles um mich dreht. Long Pay, ich bin ein Rapper, meine Blätter voller Nomen, reime Rap in eine hohle Zeile, Cash und mache Drogenpreise. Komm in deine Booth und zeig die Texte, die ich oben schreibe. Kuchen zum Herr, Tag und ohne Bogenpfeile, so eine scheiße Bitch, ich werd wütend und merke. Du bist angeschlossen, so wie jüdische Märkte, müde und fertig siehst du aus. Du magst zwar keine Drogen, aber ziehst jetzt auch, weil du kein Weed mehr brauchst. Du bist nicht Boba Fett, auch ziehst den Poker-Rest neben dem Poker-Set. Fast erstickt, Alter. Es ist der Kuchen und er schwört, ja, er macht dich kalt. Dann wirst du abgeknallt, Axt im Hals, nachts im Wald. Ich bin so unerwachsen, wenn ich mal einen Tisch decke, erstick ich deine Bitch einfach mit ner Tischdecke. Es ist der Kuchen und er schwört, ja, er macht dich kalt. Dann wirst du abgeknallt, Axt im Hals, nachts im Wald. Ich bin so unerwachsen, wenn ich mal einen Tisch decke, erstick ich deine Bitch einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Einfach mit ner Tischdecke. Es ist der Kuchen und der schwört, ja, er macht dich kalt. Dann wirst du abgeknallt, Axt im Hals, nachts im Wald. Ich bin so unerwachsen, wenn ich mal nen Tisch decke, erstick ich deine Bitch einfach mit ner Tischdecke. Es ist der Kuchen und der schwört, ja, er macht dich kalt. Dann wirst du abgeknallt, Axt im Hals, nachts im Wald. Ich bin so unerwachsen, wenn ich mal nen Tisch decke, erstick ich deine Bitch einfach mit ner Tischdecke.